1, 3, 5, Primzahl. Neulich saß ich vor meinem Fernseher blau unter die Craig Mongos auf MTV. Was hör ich da? Super Rock'n'Roll. Wie gern wär ich jetzt auf Matchup-Brett und Abdul-Klappstuhl. Rock'n'Roll-Superstars sind das ganz bestimmt. Denn die Craig Mongos, die kennt doch jedes Kind. Groupie Sex und Randale, ja da sind sie dabei. Sie küssen Frauen ohne zu fragen und deshalb sind sie nie allein. Und darum gönn dir Geschrammel ohne Herr. Das ist Geschrammel ohne Herr. Gönn dir Geschrammel ohne Herr. Das ist Geschrammel ohne Herz. Gönn dir Geschrammel ohne Herz. Das ist Geschrammel ohne Herz. Gönn dir Geschrammel ohne Herz. Das ist Geschrammel ohne Herz. Die Craig Mongos kenn ich schon lang. Ja, und ich bin ihr Freund. Schon als kleines Kind hab ich von solchen Bands geträumt. Oh Baby, einmal live in Wembley, große Dilettantenshow. Yes, Alter, krass, dieses Geschrammel ohne Herz macht mich so froh. Und darum können wir Geschrammel ohne Herz. Das ist Geschrammel ohne Herz. Geschrammel ohne Herz, das ist Geschrammel ohne Herz. Gönn dir Geschrammel ohne Herz, das ist Geschrammel ohne Herz.